Wir begrüßen am Telefon hier bei uns im Freien Sanderkombinat Hermann Gremlitzer, den Herausgeber der Monatszeitschrift Konkret. Hermann, du wirst uns einlesen gleich die Kolumne, die letzte diesen Jahres, Dezember, mit dem Titel Die Dezemberkolumne in Konkret heißt Exe Homo. Exe muss man wohl dazu sagen, dass es nicht Exe missverstanden wird. Exe, also wie der Internetsprech, Exe, dann auch ein Dot und dann Homo. Und der Untertitel heißt Über Frau Merkel, ihr Handy. Was ist der Mensch? Die Frage, an der alle großen Philosophen von Platon bis Brecht gescheitert sind, ist beantwortet. Der Mensch ist ein Gesamtkunstwerk aus Kunde, Verbraucher, Steuerzahler und Sicherheitsrisiko. Das Rätsel gelöst hat die globale Digitalisierung, die jede Lebensäußerung erfasst. Wer ein Handy benutzt, und auf 1000 Deutsche kommen 840 dieser Mobilgeräte, macht, beabsichtigt oder nicht, 24 Stunden am Tag Meldung, wo er sich aufhält, wen er wann und wo trifft, was der Arzt gesagt hat, welches Schmuckstück, Auto oder Blondine er gern noch hätte, was er liest, hört und meint, welchem Fußballverein und welcher Partei er anhängt, wen oder was er sonst noch liebt, mag, nicht mag, hasst. Zu ändern ist das nicht. Der Hersteller einer Software zur Verschlüsselung des Datenverkehrs bietet unterm Ladentisch eine Software zur Entschlüsselung. Selbst ein Bürger, der mit letzter Kraft den Stecker zöge, auf Computer und Telefon, ob mobil oder nicht, ist Jack wie Büchs, verzichtete, würde erfasst. Auf einem einzigen Platz einer deutschen Stadt und in den ihn umsäumenden Ladengeschäften hat der Deutschlandfunk kürzlich 500 der Überwachung dienende Kameras gezählt, deren Bilder jetzt oder in nächster Zukunft biometrisch verarbeitet und gespeichert werden. Muss es nicht heißen, gespeichert werden können? Nein. Denn wir sind hier nicht in der Talkshow oder einer anderen Anstalt und können die einfache Wahrheit ertragen. Alles, was zu machen möglich ist, wird gemacht. Was möglich ist, zeigt der kleine Hacker, wenn er durch die Kundenkonten einer Großbank flaniert. Dass es gemacht wird, besorgen Ämter und Konzerne. Edward Snowden hat nur bewiesen, was nicht hätte bewiesen werden müssen. Seit Menschengedenken lassen die Herrschenden sich zutragen, was Rivalen und die Plebs insgeheim reden und planen. In der Neuzeit werden dazu Behörden eingerichtet, aus Spitzeln wurden Regierungsräte. Milliarden jeder Währung werden alljährlich in ein Gewerbe investiert, das in jedem Vaterland außer dem des Spions ein Verbrechen ist. Viele geheime Dienste sind einander Feind, manche Freund, viele beides, wobei Freundschaft ein zur Bezeichnung staatlicher Beziehungen wenig geeignetes Wort sein dürfte. Staaten haben keine Emotionen, sie haben Interessen, die sie dennoch gern mit Wörtern aus dem Poesiealbum schmücken. Das Verhältnis zwischen den Geheimdiensten der USA und der BRD ist ein getreues Abbild des Verhältnisses der beiden Staaten zueinander. Sie arbeiten ebenso engagiert mit wie gegeneinander. Es ist eine für den deutschen Journalisten, dem die Gleichzeitigkeit von Spazierengehen und Zigarettenrauchen schon ein Fall von Multitasking ist, allzu komplizierte Dialektik, dass Deutsch-Europa und die USA in einem unerklärten Kalten Krieg um die Führung der Welt stehen und zugleich nur gemeinsam eine Chance haben, die Führung über den Rest, besonders die Russen, die Chinesen und die Inder, zu behaupten. Das Bohai um Frau Merkels Handy hat das süße Wesen der transatlantischen Beziehungen auf besonders skurrile Weise in Erscheinung treten lassen. Was mögen die Amerikaner durch das Abhören der Kanzlerin wohl zu gewinnen gehofft haben? Ein bisschen Stoff für den morgendlichen Tratsch im Oval Office? Hat die Merkel wieder mit ihrem Professor Sauer geschimpft? Wie viel Kilo hat sie zugelegt? Dummes Zeug, wie gemacht für die Bunte und Bild der Frau. Als wäre die künftige Politik der Bundeskanzlerin nicht präzise und früher als am Handy dort auszuspähen, wo es Merkel tut und ihre Vorgänger taten, im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen und in den Pressemitteilungen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Tut nichts, die Kanzlerin wurde abgehört und also ein Verbrechen an Deutschland begangen. So einig in ihrem Gram waren die Deutschen sich nicht mehr seit Balotellis 2 Treffern in ihr Nationaltor. Keiner war deshalb besser geeignet zur Revanche als der wahlweise für Fußball und Politik zuständige Günther Jauch. Zitat: Schließen möchte ich mit einem Wort von Fritz Stern, der große amerikanische Historiker deutscher Herkunft, der von den Nazis nach Amerika flüchtete, der sagte wörtlich: Die Kanzlerin abgehört zu haben, stellt das Verhältnis der Verbündeten auf eine ernsthaftere Belastungsprobe als der Vietnamkrieg und die Nachrüstung. Den Lauschangriff nannte Stern wörtlich ungesetzlich töricht einen kriminellen Akt. Zitat Ende. Das war die beliebte Kronzeugenregelung, die da bestimmt aus dem Mund des Juden, der doch Grund hätte, die Deutschen zu hassen und die Amerikaner, die ihm Schutz gewährten, zu lieben, wird die Wahrheit kund. Und wenn sie der pure Schwachsinn ist. Das Deutschlandmagazin Spiegel, dessen stellvertretender Chefredakteur Rache für die Reedukation nahm, Zitat: Die USA greifen die Freiheit, die Werte und die Zukunft des Westens an, sammelte 51 Prominente, die von der Bundesregierung verlangten, Snowden Asyl zu gewähren. Der übliche Auflauf von Betriebsnudeln, die es den kulturell tiefstehenden Amerikanern verargen, dass New York, Hollywood und Las Vegas ganz ohne ihre Künste auskommen. Lindenberg, Müller-Westernhagen, Wickert, Schwarzer, Humpe. Die forderte Asyl für den Cyber-Jesus. Essenzberger von Schirach, Schlöndorf, Geisler und so weiter. Man möchte Snowden wünschen, dass er in einem Staat Asyl findet, den bessere Motive zur Gewährung bewegen. Und natürlich der Gregor Gysi, der an anderer Stelle bereits verlangt hatte, dass sein Deutschland sich vom, Zitat, Besatzungsstatut, das immer noch in Kraft und Rechtsgrundlage der amerikanischen Späherei sei, befreie. Wie vor, mit und nach ihm alle Sprecher aller Parteien, von Brüderle über Steinbrück und Ströbele zu Merkel, kam der nationalgesinnte Sozialist auf den materiellen Kern der Sache. Er sei ganz sicher, dass die Amerikaner auch Wirtschaftsspionage betrieben. Darin, Zitat Gysi, sind die USA ganz hemmungslos. It's the economy, indeed. Das Feld, auf dem kalte Kriege entschieden werden, ist nicht das der Ehre, auf dem die USA unschlagbar wären, es ist das der Wirtschaft. Auf ihm hat der Westen den Osten erobert, auf ihm hat Deutschland sich Europa unterworfen, auf ihm kämpft das deutsche Europa gegen die USA. Die Europäer haben es zu spät gemerkt, die Amerikaner spät, aber doch. Am Tag der Anreise einer deutschen Delegation, die sich über den Angriff auf Merkels Handy aufregen wollte, griff das amerikanische Finanzministerium in seinem Report to Congress on International Economic and Exchange Rate Policies die deutsche Wirtschaftspolitik scharf an. Sie gefährde mit den Rekordüberschüssen ihres Handels, 2012 waren es 188 Milliarden Euro, und dem anämischen Wachstum der Binnennachfrage die Balance der Weltwirtschaft. Der in Washington sehr geschätzte Ökonom Adam Posen wurde noch deutlicher. Deutschland konkurriere auf dem Weltmarkt als Billiglohnland. Es, Zitat, zockt andere Länder ab, weil seine Exporte durch den schwachen Euro subventioniert werden und nimmt anderen Ländern Marktanteile weg, indem es Deflation exportiert. Eins der anderen Länder sind die USA. Ihnen kommt es da gelegen, dass Sie im Kampf mit den Abzockern über ein digitales Arsenal verfügen, das Ihnen Einblick in deren Geschäftsgeheimnisse gibt. Für jeden aber, der sich keine Sorgen um die Sorgen seiner Bourgeoisie macht, weil sein Denken und Tun nicht von nationalen Grenzpfählen borniert ist, müsste es ein Grund größter Freude sein, dass Fortschritte bei der Produktion von Gütern nicht länger ein Monopol weniger bleiben, sondern in naher Zukunft allen zugänglich sein werden, damit aus Kunden, Verbrauchern, Steuerzahlern und Sicherheitsrisiken Menschen werden mögen. Nieder mit dem deutschen Exportüberschuss. Es lebe die amerikanische Wirtschaftsspionage. Wir hörten mit einem großen Schmunzeln in den letzten Zeilen Hermann Gremlitzer mit der Kolumne des Herausgebers der Monatszeitschrift Konkret. Die liegt jetzt an den Kiosken, Hermann, ja? Ja, seit Freitag. Seit Freitag, die Dezember. Also ist noch sozusagen taufrisch. Taufrisch, genau, die Dezember. Frischer als das meiste Gemüse in den Geschäften. Ach, wirklich. Das ist ja auch importiert und nicht exportiert. Wie nieder mit was war das gerade am Schluss? Ja, das ist eine schöne Parole, nicht? Ja. Die heißt Nieder mit dem deutschen Exportüberschuss. Sehr schön. Es lebe die amerikanische Wirtschaftsspionage. Ja, sehr gut. Das ist eine Parteitagslosung. Ja, nur die Partei dazu kannst du nicht mehr erfinden. Gut, Hermann, vielen Dank. Jo. Und tschüss. Bis dann. Tschüss. Wir hörten Hermann Gremlitzer.